Also das Ziel ist, dass ich euch versuche, sozusagen die wesentlichen Überlegungen dieses Buches euch vorzustellen. Genauer, ich werde ein bisschen die grundlegende Struktur des Buches skizzieren und dann in erster Linie auf den Spinoza-Teil eingehen. Der Ausgangspunkt dieses Buches, warum ich es geschrieben habe, was es mich eigentlich bewegt hat, lässt sich sehr schön mit einem Marx-Zitat darstellen, das ich ganz am Anfang dieses Textes hingestellt habe. Die meisten von euch werden dieses Zitat aus den Grundrissen vielleicht kennen. Marx schreibt hier, ich kürze sozusagen, ich nehme nur den entscheidenden Satz heraus: Andererseits, wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechende Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Nun, ich denke, dass in diesem Zitat auch das eigentliche Anliegen, das eigentliche Programm von Marx, das, worum es ihm eigentlich im Grunde geht, dass er das drin formuliert. Ich untersuche sozusagen die Gesellschaft, genauer eigentlich das Kapitalverhältnis in erster Linie, und frage mich, wo gibt es materielle Produktionsbedingungen und wo gibt es entsprechende Verkehrsverhältnisse, die in verhüllter Form, da muss man sich mal fragen, was heißt das, was sind Verkehrsverhältnisse, was sind Produktionsbedingungen, was heißt verhüllte Form, enthalten sind, entstehen, die sozusagen freigesetzt diese Gesellschaft überwinden können. Das Interessante ist, und das können Sie alle selbst ausprobieren, wenn ihr diese Frage an Personen, an Menschen richtet, die sich als Marxisten, Marxistinnen bezeichnen oder sich im marxischen Denken verpflichtet fühlen, und fragt so, na bitte, was sind denn das? Was sind denn das für Inhalte, die Marx im Auge hat? Werdet ihr sehen, dass ihr wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten bekommt. Nicht? Das ist ein ganz interessanter Test, und ich muss auch, darum habe ich auch das Buch geschrieben, auch kritisch sagen, dass in mancher Marx-Rezeption diese Frage verschüttet ist. Nicht? Also das wird tausend eine Frage an Marx herangetragen, aber das Entscheidende wird oft sozusagen nicht wirklich in den Mittelpunkt gerückt. Und das ist auch mein Interesse, Marx. Nicht? Ich lese ihn als Autor des Versuches, die ernsthaft sozusagen die Elemente zu finden in dieser Gesellschaft und die sozusagen dazu helfen, sie zu überwinden. Und die Antwort ist mir nicht unbedingt leicht gefallen. So einfach ist die Sache nicht zu beantworten. Ich habe aber dann doch sozusagen letztlich eine Antwort gefunden, die ich einmal ganz abstrakt euch sozusagen hier jetzt einmal formuliere, vorstelle. Ich denke, das Ergebnis dieser Untersuchung ist ein doppeltes. Einerseits kann man sagen, dass mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, die beruht sozusagen auf einer auch Entwicklung der gesellschaftlichen Verkehrsverhältnisse, auf eine Entwicklung der gesellschaftlichen Potenzen, auch des Individuums, dass durch diese Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit diese Gesellschaft transzendierendes, potenziell überschreitendes Element von Marx gefunden wurde. Das heißt, wenn die Produktivkraft der Arbeit ungewollt natürlich, also angetrieben durch die Maximierung des Profits, entwickelt wird, dann haben wir sozusagen eine Basis für eine radikale Arbeitszeitverkürzung, haben wir die Basis sozusagen dafür, dass wir das Reich der Notwendigkeit reduzieren, das Reich der Freiheit maximieren können. Das zweite Element ist allerdings das, dass all diese Vorzeichen dass all diese Entwicklung unter dem Vorzeichen der Heteronomie und Fremdbestimmung verfolgen und erfolgen müssen. Nicht? Das Kapitalverhältnis ist substanziell ein Verhältnis, in dem die Individuen, die in diesem Kapitalverhältnis als lohnabhängige Proletariat sozusagen fungieren müssen, substanziell von den Interessen des Kapitals fremdbestimmt wird. Auch wenn Das darf man nicht verwechseln, auch wenn das Kapital gewisse Kompetenzen und gewisse Fähigkeiten, gewisse Entscheidungsbefugnisse den Einzelnen zugestehen müssen. In diesem Punkt, also nur so eine Lotterie positionierend gesagt, also habe ich auch eine große Differenz zu Hart und Negri, weil ich den Negri immer sehr geschätzt habe und immer noch schätze. Man kann ihn ja im besten Willen auch nicht wirklich böse sein, dass er vor allem in den letzten Schriften, das war nicht immer so, geradezu eine Art Triumphalismus an den Tag legt, indem er meint, dass okay, wir sind die Herren der Welt, sein Zitat natürlich, wir verfügen sozusagen über Autonomie und das Kapital legt sich nur so als leere Hülle bei uns. Also das sehe ich nicht so und ich denke auch, dass die Bilanz der postfordistischen Umwälzungsprozesse sehr nüchtern ist. Also diese Fremdbestimmung, substanzielle Fremdbestimmung, ist sozusagen entscheidend, ist gegeben und das zeigt sich sozusagen auch im Alltag und eine Sprache, die gesellschaftskritisch ist, muss auch in der Lage sein, eine Theoriesprache auch diesen Erfahrungen gerecht zu werden. Und das wäre ein Vorwurf an Nege, dass er in den letzten Texten uns nicht mehr so eine Sprache zur Verfügung stellt, sondern sozusagen uns da eigentlich in die Irre führt. Okay. Das Problem war für mich, dass ich habe dann versucht weiterzugehen in der Frage, was sind sozusagen diese Potenzen, diese emanzipatorischen Potenzen, worauf kommt es Marx eigentlich an, und habe das eigentlich in der Analyse seines Arbeitsbegriffes gefunden, indem er diesen Arbeitsbegriff als Ziel, als potenzielles Ziel sozusagen der gesellschaftlichen, geschichtlichen Entwicklung eine ganze Reihe von Begriffen uns formuliert, dass ich meine, man kann von einer marxischen Ethik sprechen. Was sind das für Begriffe? Das Begriff der Universalität, der Allseitigkeit, der Individualität und es ist der Begriff auch der Selbstbestimmung. Das Problem war allerdings, das muss ich offen sagen, dass mich diese Darstellung, Analyse dieser Begriffe, die man sozusagen jetzt positiv besetzen kann. Also wir wollen eine Gesellschaft, wo wir allseitig leben können, wir wollen, wo wir universal leben können, wo wir unsere Individualität entwickeln können. Das steht ja alles bei Marx so drinnen, wo wir selbstbestimmt leben können, irgendwie für mich irgendwie doch letztlich unbefriedigt blieb. Nicht? Also oder sagen wir so, die Formulierungen bei Marx sind nicht keineswegs falsch, aber sie sind sehr allgemein, ne? Sagen wir allgemein. Sie sind manchmal präzise, nicht wirklich fasslich. So war sozusagen, das war irgendwie so ein Ergebnis. Ja? Und ihr ahnt schon, dass sozusagen dieses leichte Unbehagen, dieses sozusagen nicht wirklich für mich so präzise, fassliche, der Teil zu Spinoza füllt, auf den ich dann jetzt dann gleich ausführlich zu sprechen kommen möchte. Auch zum dritten Teil möchte ich auch was sagen, dieser dritte Teil heißt Staat und Politik und orientiert sich sozusagen im Grunde an der doppelten Bestimmung des revolutionären Prozesses bei Marx. Es gibt ein sehr berühmtes Zitat, das ich finde es wahnsinnig wichtig. Es ist also eine Nacharbeit nach der Judenfrage, eine kleine Schrift. Vielleicht kennt ihr das Zitat. Er schreibt darin: Jede Revolution löst die alte Gesellschaft auf, insofern ist sie sozial. Jede Revolution stürzt die alte Gewalt, insofern ist sie politisch. Das heißt, er hat also eine Doppelbestimmung. Auf der einen Seite müssen es die, also ihr kennt das Zitat, der Kommunismus als wirkliche Bewegung, die die Verhältnisse auflöst, also sozusagen eine Umwälzung in den Poren des Alltags, im Alltagsleben, in sozusagen dem gesellschaftlichen Lebensprozess, ja, das ist die eine Dimension, also so lese ich das, die soziale Umwälzung als Prozess, aber gleichzeitig habe ich eine zweite Dimension, das Stürzen der politischen Staatsgewalt, nicht? Und diese beiden Prozesse sind schon natürlich miteinander vermittelt, wobei Marx ganz eindeutig den ersten Prozess, also die soziale Umwälzung, dem politischen Umwälzung, der politischen Sturz vorordnet. Das heißt, die eigentliche Basis der Emanzipation ist nicht der politische Sturz, der ist notwendig, ja, sondern die Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das Interessante eigentlich, wenn man gesellschaftliche geschichtliche Entwicklung anschaut, ist, dass es offensichtlich das eine seltsamerweise fast, ich will nicht sagen leicht, aber immer wieder passiert, sehr leicht möglich ist, also politische Herrschaften stürzen ununterbrochen, nicht? Also eine Regime stürzt nach dem anderen. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren wieder, letzten Jahr diese Erfahrung vom Zarismus bis zur Gegenwart, aber mit dem zweiten Prozess scheint es etwas schwieriger zu sein, nicht? Also das bitte nicht, man soll nicht unterschätzen, so leicht ist politische Herrschaft nicht zu stürzen, aber wir erleben es, also das ist, aber wie ist das mit dem zweiten Prozess? Das ist das Schwierigste. Okay, wir halten fest einfach, ich möchte einfach festhalten, dass sozusagen hier Marx eben das, den einen Prozess dem anderen vorordnet und ein Anknüpfen oder ein sich Beziehen aufs Marxistische, auf das Denken von Marx, auch wenn man sich nicht unbedingt als Marxistin bezeichnet, muss das mittragen. Das ist natürlich jetzt eine Kritik an diese ganzen Theorien des Politischen, die das versuchen ja dann umzudrehen. Okay, so, jetzt zum Spinoza-Teil. Also die Aufgabe, die Grund, meine Spinoza-Rezeption versucht sozusagen, die Prozess der Befreiung in dieser elementaren, auf der elementaren Ebene näher, genauer bestimmen zu können. Jetzt muss ich, bevor ich sozusagen auf meine Spinoza-Rezeption ein bisschen skizziere, noch ein paar Vorbemerkungen zu machen. Ich wurde natürlich immer sofort gefragt, na, wozu brauchst du denn Spinoza oder wie stehst du zum Verhältnis von Spinoza und Marx? Ist das kompatibel eigentlich? Nun, da muss ich sozusagen einfach meine Position hier darlegen. Also, ich lese den Marx nicht als Hegelianer. Was heißt das für mich? Ja? Was heißt das? Für mich heißt das Folgendes, nach meiner Auffassung, hat das hegelianische Denken den Anspruch, tatsächlich die Wirklichkeit umfassend auf den Begriff zu bringen, in der Theorie zur Sprache zu kommen, und zwar umfassend. Ja. Das ist ein gigantischer Anspruch, ja, zu sagen, ich kann die Wirklichkeit in den entscheidenden dialektischen Konstellationen und in den Resultaten dieser dialektischen Konstellationen durch mein Denken umfassend erfassen. Ich habe da eine ganz andere Position. Nach meiner Position kann das Denken immer nur Aspekte der Wirklichkeit thematisieren, das ist ein Lieblingswort von mir, thematisieren, durchaus richtig und falsch, durchaus komplex oder überkomplex oder unterkomplex, durchaus zureichend oder nicht zureichend, das ist kein Relativismus damit ausgesprochen, aber für mich ist die reale Wirklichkeit immer größer als jedes Denken. Das Denken kann nur Aspekte der Wirklichkeit erfassen, richtig, falsch, aber es kann es nicht umfassend erfassen. Die Leistung von Marx ist, das Kapitalverhältnis, aber auch das Gesellschaftsstaatsverhältnis, meiner Auffassung, diese zwei Verhältnisse in einer sehr zureichenden Weise analysiert zu haben. Ich glaube nicht, dass man diese Gesellschaft verstehen kann, nur dann verstehen kann, wenn man über diese Analyse verfügt. Aber es ist ungefähr so, wenn ich ein Beispiel sagen darf, irgendwie, dass ich das illustrieren kann. Es ist so, ich kann Physik ohne Mathematik nicht betreiben, aber wenn ich Mathematik betreibe, deswegen ist man dann kein Physiker oder Physikerin. So sehe ich das. Also wenn man die marxische Kapitalanalyse sich aneignet, hat man ein Werkzeug in die Hand, das muss man weiterentwickeln, das wissen wir auch, aber die umfassende Wirklichkeit in ihrer Totalität habe ich nicht damit erfasst. Ja? Und wenn ich das glaube, führt das meiner Meinung nach zu sehr großen, also das führt uns in die Irre. Diese Positionierung von Marx, diese Auffassung von Marx, die natürlich von einer hegel-marxischen Position wahrscheinlich extrem zurückgewiesen werden muss, ja, ermöglicht es mir sozusagen zu sagen, okay, ich kann sozusagen das marxische Denken mit einem weiteren Denken, das methodisch durchaus natürlich anders positioniert ist, verknüpfen. Nicht? Also das ist möglich. Marx thematisiert mir das Kapitalverhältnis, das Gesellschaftsstaatsverhältnis. Spinoza thematisiert mir sozusagen elementare Prozesse der Befreiung. Das heißt jetzt nicht, ich glaube, es ist weder möglich, ein marxistischer Spinozismus noch ein spinozistischer Marxismus. Diese beiden Theorien bleiben sozusagen in ihrer Eigenständigkeit bestehen. Man kann die nicht fusionieren, man kann die in einer dritten Übertheorie zusammenführen. Davon halte ich überhaupt nichts. Das funktioniert auch nicht. Ich kenne auch kein Beispiel dafür. Da bleibt irgendwas immer auf der Strecke. Aber man kann das so kombinieren. Also ich orientiere mich da an dem immer geschätzten Herbert Marcuse, der da auch überhaupt nichts darum gefunden hat, die verschiedensten Ansätze sehr kreativ zu verbinden und zu verknüpfen. No. Ein Rezensent hat mich sogar hat gesagt, bitte, das kannst du nicht machen, mich in diese Reihe von Herbert Marcuse gestellt. Also das weise ich nicht zurück, aber ja, also so denke ich, und ich glaube, das ist eine sehr nützliche Herangehensweise, also die Wirklichkeit, wie gesagt, nochmals mit Relativismus und so wirklich nichts zu tun hat, weil die Geltungsansprüche der Theorie, die bleiben natürlich aufrecht, nur wird sozusagen der Anspruch sehr positiv, finde ich, reduziert. Nun, was sind die Defizite Spinozas? Die Defizite Spinozas, wenn wir ihn heute als aktuellen Denker rezipieren, also nicht nur ideengeschichtlich, nicht nur als Vorgänger, wie das teilweise auch in der marxistischen Rezeption geschehen ist, ein früher Materialist und so weiter, das bringt uns nicht wirklich weiter, wenn wir es als gegenwärtigen Theoretiker akzeptieren. Ich denke, sehe ich zumindest drei Aspekte, zumindest drei. Das erste ist, dass Spinoza das soziale Verhältnis ein bisschen statisch konzipiert. Also die Menschen stehen da ein bisschen seiner Ethik so also ein bisschen nebeneinander. Sie sind Nachbarn, sie sind Freunde, sie beziehen sich aufeinander, sie lieben sich, sie hassen sich, sie sind sich neidisch, sie bewundern oder verachten, aber sie sind nicht durch einen Arbeitsprozess eigentlich verbunden. Ja? Sie bleiben irgendwie so nebeneinander stehen, und dieses sozusagen, dass sie durch einen Arbeitsprozess miteinander verbunden sind, das fehlt. Nicht? Das ist natürlich schon ein großes Defizit bei Spinoza, und das ist ja ganz interessant, spielt das ganze ökonomische Arbeit so gut wie keine Rolle. Das zeichnet ihn natürlich auch als meiner Auffassung als nicht bürgerlichen Theoretiker aus, denn ich kenne keinen bürgerlichen Theoretiker, wo Freiheit nicht mit Eigentum verbunden ist, und das gibt es bei Spinoza nicht. Also der Eigentum, Reichtum, also davon hat er gesagt, das ist gar nichts, das bringt uns, das kann man zwar haben, ist nicht schlecht, aber das interessiert ihn überhaupt nicht. So, das Zweite ist natürlich, dass man mit Spinoza nicht die mit Kapitalverhältnis notwendig einhergehenden Fetischformen, die Formen der Verkehrung dechiffrieren kann. Also das ist klar, er hat ja keine Kapitalanalyse, man kann mit Spinoza keineswegs zeigen, warum Scheine entstehen, wie das die Arbeitszeit bezahlt wird, statt die Arbeitskraft und so weiter. Also diese ganzen Formen, die der Marx ja eine nach der anderen Kapital uns darstellt, das geht ebenfalls nicht. Was auch ein Problem ist bei Spinoza, dass er den Konflikt ausschließlich als Mangel wahrnimmt. Konflikt beruht immer auf Mangel, ein Mangel an Sein, ein Mangel an Einsicht, ein Mangel an Erkenntnis. Es ist es natürlich so, dass bei Marx ist klar, der Klassenkonflikt ist nicht auf einen Mangel geschuldet, sondern auf einer strukturellen Klassenverhältnis, ja, dass es ihn gibt, ist kein Ausdruck von Mangel, den man beseitigen könnte, sondern dieser Konflikt wird natürlich nur dann zu beseitigen sein, wenn man das Kapitalverhältnis selbst beseitigt. Allerdings gibt es natürlich eine ganze Reihe von Konflikten, die tatsächlich auf Mangel beruhen, nicht? Also jeder Beziehungskonflikt, naja, ich weiß nicht, ist das nicht Mangel an Einsicht, nicht? Also klar, es gibt also Konflikte, die tatsächlich mit Spinoza durchaus eigentlich zu erfassen sind. Und das führt mir sozusagen zu meinem, oh, das ist zeitlich hier ganz schön, zu einem nächsten Punkt. Was leistet eigentlich Spinoza? Warum bin ich auch von Spinoza, und das sage ich ganz offen, eigentlich immer fasziniert gewesen? Was fasziniert mich an dieser Theorie? Was kann sie uns zeigen, was andere Theorien nicht und nicht in dieser Form zeigen können? Das erste ist, dass das Umwerfende, also wenn man die Ethik liest, da kommt man dann auf den siebten Lehrsatz des zweiten Teils, wo es einem sozusagen immer so ein bisschen kalt über den Rücken rinnt, so ein bisschen vor Begeisterung, wo das Spinoza eben sagt, die Ordnung und die Denken, die Ordnung und Verknüpfung der Dinge, er meint jetzt sozusagen der ausgedehnten Dinge, und die Ordnung und Verknüpfung der Ideen ist ein und dasselbe. Das heißt, es gibt bei Spinoza weder einen Vorrang des Geistes, des Intellekts, des Denkens, wie man das bezeichnet, vor den Körpern, noch aber umgekehrt einen Vorrang des Körpers, des Materiellen vom Geist. Das ist beides ein und dasselbe, dass wir unter den zwei Attributen Denken und Ausdehnung thematisieren, erkennen können. Es ist so, bei Spinoza muss ich vorstellen wie eine Seite einer Münze. Die hat unabdingbar zwei Seiten, nicht? Ich kann die nicht trennen. Die eine Seite ist sozusagen das Denken, das andere ist sozusagen die Idee. Wobei natürlich diese Attribute in sich schon differenziert sind. Nicht? Es gibt Dinge, die materiellen Dinge sind in Ruhe und Bewegung als Grundform seiner Physik. Und die Idee, die wir bilden, kann seine Idee der Idee. Es gibt eine Idee der Idee, das ist eine Reflexionsform der Idee. Wenn ich eine Idee habe, weiß ich, dass ich Idee habe, aber es gibt keinen Körper des Körpers. Das Zweite ist, was mich fasziniert, dass ich hoffe, das zeigen zu können. Ja, das ist ein bisschen ein Wagnis in Wirklichkeit, oder jetzt da in einer halben Viertelstunde eine Art Einführung in die Ethik zu geben. Aber bitte, dass er sozusagen in sehr elementarmolekularen Prozessen denkt. Also sozusagen das, was uns wirklich ununterbrochen erfährt, ja, Tag und Nacht, was auf uns einströmt und so wie wir auf andere einströmen, was auf uns wirkt, wie wir auf andere wirken, das ist sozusagen die Basis, also dieses prozesshafte, molekulare, permanente, also alles sozusagen dieses mehr oder weniger, in dem sich seine ganze Philosophie abspielt, beruht sozusagen auf diesen elementaren Prozesshaftigkeiten. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit Marx sagt, okay, der Kommunismus ist ein Prozess, ein Geschehen, so ist, kann man das mit Spinoza ganz, ganz präzise. Nicht? Das ist wirklich entscheidend bei Spinoza, welche Ideen wir konfrontiert werden, wie wir konfrontieren, ob uns die Sonne ins Gesicht scheint oder ob wir in einem finsteren Loch hausen müssen. Das sind alles Dinge, die unmittelbar auf unserer Tätigkeit, zu dem Begriff komme ich gleich, und auf unsere Erkenntnis wirkt, nicht? Das heißt, also bei Spinoza ist es undenkbar, dass wir in Ketten frei sind oder solche Dinge. Also was mit dem Körper geschieht, geschieht sozusagen mit dem Intellekt. Es ist sozusagen hier voneinander nicht auszuspielen. Na gut, das Nächste, was mich unglaublich fasziniert an Spinoza, und das ist auch für mich die große Alternative zu dem, was uns sozusagen, entschuldige, ich bin am Anfang ein bisschen polemisch, das poststrukturalistische Denken ja schon verboten hat. Es gibt beim Spinoza ein vorgängiges, nicht abkünftiges, ursprüngliches Subjekt. Nicht? Da ist nichts sekundär, da gibt es keine Anrufung, da gibt es keinen sekundären Prozess. Ja? Das Subjekt ist nichts Produziertes, sondern es ist als solches immer unzerstörbar und unzerstörbar und vorgängig vorhanden. Das heißt natürlich auch, es gibt immer ein unzerstörbares und quasi zum Wesen des Menschen gehörige, zur Essenz des Menschen gehörige Streben nach Befreiheit und Befreiung. Gut, das sind so die Dinge, die mich faszinieren. Und jetzt komme ich sozusagen zum Wagnis, indem ich versuche, euch ein bisschen diese Philosophie von Spinoza zu skizzieren. Ich möchte mit zwei Unterscheidungen beginnen, die uns helfen, das Denken Spinozas ein bisschen zu verstehen. Also ich meine, Klammer auf, das ist eines der komplexesten Werke der Philosophiegeschichte. Wenn man ins Detail geht, werden die Dinge sehr, sehr, sehr diffizil. Und ich hoffe, ich vermittle euch die Lust, auch diese Ethik am besten in der zweisprachigen Ausgabe zu kaufen und nachzulesen, ob denn der Reiter, was er da erzählt, wirklich so wahr ist. Wenn mir das gelingt, war schon eine sehr positive Affektion. Das ist nicht sehr trügerisch, das lässt sich so leicht. Man lässt so dahin und dann stellt man sich eine Frage und kann sie nicht beantworten. Gut, also vielleicht kann ich euch jetzt ein bisschen einen Schlüssel, eine Hilfestellung in die Hand geben, um auch natürlich euch zur eigenständigen Lektüre der Ethik zu motivieren. Die erste Unterscheidung ist die Unterscheidung zwischen Ewigkeit und in der Dauer. Wobei, und das ist schon das erste Problem, Begriffe bei Spinoza immer sehr präzise sind. Ewigkeit heißt nicht unendliche Dauer, sondern jenseits der Zeit, Zeitlosigkeit. Ja, das ist sehr schwer vorzustellen, wie soll etwas zeitlos oder jenseits der Zeit existieren. Aber er hat diese Unterscheidung, die Substanz, schrägstrich Gott, warum man das auch als Gott bezeichnet, ist eine schwierige Frage, existiert ewig, in ewiger Zeitlosigkeit. Keine Anfang und Ende ist der Zeit enthoben, alle Substanzen, alle Essenzen, Substanz gibt es nicht, alle Essenzen, Substanz gibt es nicht, alle Essenzen, existieren zeitlos. Und dann gibt es die Dinge, die in der Dauer sind. Und das wichtigste Ding in der Dauer sind natürlich wir Menschen. Nicht? Alle Dinge sind, alle Gegenstände sind in der Dauer, sie haben einen Anfang und ein Ende. Warum? Diese Entscheidung wird dann ganz wichtig sein, wenn ich auf diese unterschiedlichen Spinoza-Rezeptionen zu sprechen komme, weil dann werdet ihr sehen, es kommt darauf an, worauf man den Schwerpunkt legt. Ja. Wenn ich sozusagen die spinozistischen Aussagen über die Dauer, über die Zeitlosigkeit in den Vordergrund rücke, dann habe ich tatsächlich kein Subjekt, kein Ziel, keine Veränderung. Ja. Wenn ich aber sozusagen von der Dauer aus denke, wenn ich sage, das ist eigentlich der Höhepunkt der Ethik, dann habe ich sehr wohl ein Subjekt. Dann habe ich sowohl einen Prozess und dann habe ich auch ein Ziel. Die nächste Unterscheidung ist die Unterscheidung, die ist ganz elementar, die findet sich natürlich auch bei Marx, die Unterscheidung zwischen der Dimension des Tätigkeitsvermögens auf der einen Seite und dem Gegensatz von Freiheit und Gezwungenheit auf der anderen Seite. Diese beiden Dimensionen sind sehr leicht zu unterscheiden. Was ist das Tätigkeitsvermögen? Das Tätigkeitsvermögen ist sozusagen unser gesamtes Einwirken auf die Welt und auch die Fähigkeit, also wie soll man das Deutsch ausbrechen, affiziert zu werden. Also dass ich sozusagen auch in der Lage bin, Dinge aufzunehmen. Ja, das ist nicht unbedingt, das ist kein passiver Vorgang von ihm. Und sozusagen diese Wirkkraft. Nach meiner Auffassung ist der Begriff des Tätigkeitsvermögens auf noch höhere, noch allgemeiner angesiedelt als der Begriff der Produktivkraft der Arbeit. Auch der Produktivkraft der Arbeit hat sozusagen sowohl das Materielle als auch das Geistige, das Kognitive, die Kommunikation in sich, ja, das ist ja nicht nur instrumentelle Vernunft, wie das seinerzeit der Habermas behauptet hat, da kommt die Kommunikation und so weiter natürlich hinein, aber dieses Tätigkeitsvermögen ist noch höher. Es ist unser gesamtes Wirkvermögen und Aufnehmvermögen, in dem wir in der Welt sind. Das ist die eine Dimension. Und diese Dimension, das ist für das Denken Spinoza elementar, ja, haben wir immer einen mehr oder weniger, einen ständig veränderten mehr oder weniger, denn die Faktoren, die uns sozusagen das bewirken, die uns da helfen, sozusagen das Tätigkeitsvermögen raufzusetzen oder auch hinuntergesetzt werden, sind eben diese Affektionen. Da komme ich gleich darauf zu sprechen. Der nächste Gegensatz ist der Gegensatz zwischen Freiheit und Gezwungenheit. Was versteht Spinoza unter Freiheit, was versteht er unter Gezwungenheit? Und das ist, da möchte ich euch diese Definitionen, diese sehr lakonischen Definitionen auch vorlesen. Und Spinoza, sie sind alle immer ganz kurz, das ist das Problem mit der Ethik, ist zu kurz in manchen Dingen. So 700. Ja. Dann beginnen wir mit der Freiheit. Sagt, frei heißt ein Ding, das nur aus der Notwendigkeit seiner eigenen Natur heraus und nur durch sich selbst zum Handeln bestimmt wird. So, notwendig oder vielmehr gezwungen heißt ein Ding, das von einem anderen bestimmt wird, auf gewisse und bestimmte Weise zu existieren und zu wirken. Das Problem bei dieser Definition, und das hat mich, weil ich das vor 25 Jahren das erste Mal so gelesen, ein bisschen verwundert, oder das hat mir auch gar nicht so gefallen und so weiter, dass in der Freiheit die Notwendigkeit drin ist. Nicht? Freiheit heißt, aus der Notwendigkeit der eigenen Natur heraus zu handeln. Wenn man sich das allerdings ein bisschen überlegt, ja, dann denke ich, ist dieser Freiheitsbegriff eigentlich anderen Freiheitsbegriffen überlegen. Warum? Wenn ich Freiheit von der Notwendigkeit entkoppel, was ist dann Freiheit? Da kann ich sagen, nein, Freiheit ist, ich kann tun und lassen, was ich will. Aber was will ich? Ne? Woher kommt das Wollen? Aus dem Nichts oder weil ich es halt will? Also wenn ich sozusagen diesen Weg gehe, dann zieht sich sozusagen die Freiheit zu einer Art weltlosen Punkt der Entscheidung zusammen. Und Entscheidung um der Entscheidung willen. Meine Freiheit wäre dann die abstrakte Fähigkeit, einfach irgendeine Handlung zu setzen, die aber kein Backing mehr hat. Warum setze ich dann die Handlung? Nur um zu beweisen, dass ich es kann? Und wenn wir diese Freiheit nicht hätten, was geht uns dann verloren? Na? Wenn wir aber ja, die Freiheit an die Notwendigkeit binden, an die Notwendigkeit unserer Denken, an unsere Bedürfnisse, Bedürfnisse, an unser Streben. Spinoza definiert das dann genau. Ich komme dann schon darauf zu sprechen, was da eigentlich so notwendig ist für uns. Dann ist Freiheit ja natürlich auch notwendig, weil habe ich diese Freiheit nicht, dann kann ich das nicht vollziehen und realisieren, was für mich notwendig ist. Darum brauche ich die Freiheit. Darum brauche ich die Verklammerung mit der Notwendigkeit. Nicht? Dann geht sie mir ja wirklich ab, wenn ich sie nicht habe. Nicht? Also das ist natürlich also jeder anderen freien Konzeption meiner völlig überlegen. Naja, die Unfreiheit, sagt er nun, ist, dass nicht ich, und das ist nicht die Autonomie drin der Freiheit, nicht ich handle, ich bestimme aus der Notwendigkeit, ich handle aus meiner Notwendigkeit heraus. Wenn ich aber aus einer anderen Notwendigkeit, wenn mir ein anderes Ding dazu zwingt, in gewisser Weise, und das ist interessant, zu handeln und zu existieren, dann bin ich fremdbestimmt. Das ist im Grunde die Definition des Proletariats. Nicht? Das Proletariat wird vom anderen, von seinem anderen, das Kapital, gezwungen, auf gewisse Weise zu existieren, nämlich als Proletariat, um zu wirken, Lohnarbeit. Nur, was das Spinoza nicht formulieren kann, ist diese Figur, dass sozusagen das Proletariat durch sein eigenes Tun das andere produziert. Das gibt es nicht bei Spinoza, das ist klar. Aber zumindest sozusagen als Momentaufnahme ist die Sache drinnen. Jetzt müssen wir noch zwei Punkte klären, nämlich das ist ganz entscheidend, den Begriff des Handelns und den Begriff des Erleidens. Handeln ist sozusagen aus der Notwendigkeit der eigenen Natur heraus zu agieren, was aber auch bedeuten kann, das passive Aufnehmen, das, was mir sozusagen gut tut, ja mitgedacht. Ja. Also im Gegensatz zum Erleiden, also das Wort Erleiden ist ein bisschen missführend, ja, da muss man sehr aufpassen mit spinozischen Begriffen. Erleiden ist nicht nur bloß, was mit mir passiert, sondern auch, wenn ich etwas tue, was nicht meiner Notwendigkeit, meiner Natur entspricht. Und die höchste Form des Erleidens ist die Handlung des Selbstmords. Das ist für Spinoza die extremste Form. Also das ist so wirklich, also da bestimmt mich alles andere, ja, nur nicht ich mich selbst, ja, und darum setze ich dieses Tun. Ja, aber das ist sozusagen überhaupt keine Handlung, das ist ein Erleiden. Jetzt haben wir, das habe ich nämlich ein bisschen. Ja, passt schon. So. Jetzt müssen wir noch einmal den Begriff der Affektionen klären. Ja? Also Affektionen sind alle Dinge, die auf mich einwirken oder auch meine Einwirkungsfähigkeit. Jetzt hat für Spinoza diese Affektionen eine doppelte Wirkung, also eigentlich eine dreifache Wirkung. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder bewirken diese Affektionen gar nichts, das ist aber die uninteressanteste, die behandelt er theoretisch nicht wirkt und nicht weiter, oder sie steigern mein Tätigkeitsvermögen oder sie senken mein Tätigkeitsvermögen, sowohl des Körpers als auch des Geistes. Ja, das Tätigkeitsvermögen des Geistes und Intellekt ist natürlich das Erkennen. Ja, also Spinoza verwendet den Wort Das lateinische Wort mens, mind, also das Wort mind gibt es leider im Deutschen nicht, das ist viel besser als Geist. Geist ist irreführend ein bisschen, ne? Das sind Geistergesetze, oder das ist nicht gemeint, das ist wirklich das da oben. Also Intellekt geht auch nicht zu übersetzen, weil es gibt Intellectus, bei Spinoza heißt Verstand. Okay, die Sache ist, dass sozusagen dieses Steigern und Sinken des Tätigkeitsvermögens mit Lust verbunden ist. Und das Sinken mit Unlust. Steigern ist Lust und Sinken ist Unlust. Das heißt, damit ist sozusagen die Affektivität elementar sozusagen an unser Sein, an unser Dasein, an unsere Existenz gebunden. Das ist nicht etwas, was irgendwie dazukommt oder das ich trennen kann, denn auch das Erkennen ist lustvoll, und wenn ich erkenne, dass ich erkenne, dann erfüllt mich das überhaupt mit Lust und Freude. Ja, also das ist die Affektivität ist drinnen, die Vorstellung, das Erkennen von der Lust zu trennen oder einen Gegensatz zwischen Affektivität und Rationalität ist für Spinoza absolut undenkbar. Ja. Jetzt ist es eigentlich so, wenn man sich allerdings die Definition von Lust und Unlust genau anschaut, so findet man da am Ende des dritten Buches, wo er das ist ein Buch, also ein Teil ist, früher ist es ein bisschen altmodischer Ausdruck, Buchteil, den Begriff der Vollkommenheit. Sagt er, Lust ist der Übergang von niederer zu höherer Vollkommenheit, Unlust ist der Übergang von einer höheren zu einer niederen Vollkommenheit. Also er denkt in Prozessen, ja, und diese Veränderungen sozusagen in die eine Richtung erfüllen uns mit Lust und die andere in Unlust. Was heißt jetzt Vollkommenheit? Nicht? Also das spinozistische Ethik ist so ein Puzzlespiel, wo ich jeden Begriff ja, rekonstruieren muss und dann einsetzen muss. Naja, was sich in dem Begriff der Vollkommenheit verklammert, sind diese beiden Dimensionen, das Tätigkeitsvermögen und die Autonomie, denn vollkommen, je vollkommener ein Ding ist, desto mehr ist es fähig, aus der Notwendigkeit der eigenen Natur herauszuhandeln. Also er verklammert sozusagen in diesen Lust- und Unlustbegriff als die Grundaffektionen, auch die Grund, die dann ausdifferenziert, also nicht, also zum Beispiel Liebe ist zum Beispiel Lust verbunden mit einem äußeren Gegenstand, das ist meistens ein Mensch zum Beispiel, nicht? Gewisser Mensch zum Beispiel. Unlust ist eben mit, also Hass ist verbunden, Lust mit der, ebenfalls mit den Ideen und äußeren Gegensatz, und so kombiniert er das und so kommt eben zu diesen groß ausgefächerten Affektionen von Eifersucht, Neid, Anerkennung, Stolz und so weiter. Das ist ein Affektionslager. So, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Begriff oder einen der entscheidenden Begriff, den Begriff des Konatus, der meiner Auffassung nach, und nicht nur meiner Auffassung nach, den Dreh- und Angelpunkt der Ethik überhaupt darstellt. Und dazu gehen wir noch einmal zurück oder bemühen wir noch einmal den Unterschied zwischen der Zeitlosigkeit und der in der Zeitseins. Wenn man Spinoza so wie es meiner Meinung nach Althusser tut, so wie es etwas raffinierter Deleuze tut, vom ersten Buch aus denke, dann habe ich, das habe ich gesagt, kein Subjekt, ich habe keine Veränderung, ich habe keine Prozesse, ich habe kein Ziel. Warum? Denn die Substanz, / Gott, ist durch unendliches Tätigkeitsvermögen und durch endliche Freiheit bestimmt. Ja, die Essenz der Substanz, / Gottes, ist die Existenz. Die fällt in eins. Ja. Wenn das sozusagen die Substanz, wenn das wiederum die Substanz der spinozistischen Ethik wäre, dann wo soll das Objekt lokalisiert sein? Natürlich, da gibt es nichts. Ja. Das ist, alles ist in ewiger Zeitlosigkeit immer vorgebracht. Gott hat immer schon alles aus der Notwendigkeit seiner eigenen Natur, ja, Unendliches auf unendliche Arten zu schaffen, vollzogen. Da gibt es kein mehr oder weniger, da gibt es keine Veränderungen, da gibt es sozusagen nur eine man könnte fast sagen, Starrheit, etwas Statisches. Nicht? Da gibt es keine Prozesshaftigkeit. Und ich, also ganz simpel gesagt, ich kann mir einen Begriff eines Subjekts ohne Prozess nicht denken. Also Prozess und Subjekt ist nicht dasselbe, aber ich kann Prozesse nur in Subjekte nur in Prozesse denken. Gut, so kann man Spinoza lesen, so wird auch gelesen. Wenn ich allerdings sage, okay, das erste Teil der Ethik ist ein bisschen, naja, das ist ein bisschen sehr salopp gesagt, also traditioneller Pantheismus, also pantheistischer Ansatz, Gott ist die Welt, Welt ist Gott, ist das so, also jetzt, für mich wäre es nicht spannend. Meiner Auffassung nach vollzieht das Spinoza dann im zweiten und vor allem im dritten Teil eine Wendung. Da hat der Antonio Negri in der Wilden Anomalie in seinem Spinoza-Rezeptionsbuch meine ganz richtige Position, dass er sagt, die Perspektive verkehrt sich, die dreht sich. Ja? Das sehe ich auch so. Ja? Plötzlich rückt sozusagen der Modus der Substanz, also wir, rückt in den Mittelpunkt des Denkens, der Analyse. Und jetzt ergibt sich Folgendes. Für uns, für die Einzeldinge, für uns Menschen ist die Essenz nicht gleich die Existenz. Wir existieren nicht notwendig ewig. Nicht? Im Gegenteil, wir sind in der Dauer, ne? Und irgendwann ist diese Dauer auch zu Ende. Ne? Wir wissen, darüber haben wir keine adäquate Erkenntnis, aber wir wissen, dass das so ist. Und genau in dieser Konstellation interveniert der Begriff des Conatus. Ne? Was heißt Conatus? Übersetzt heißt es Streben, Versuch. Ne? Streben wonach, Versuch was? Was versucht man da? Man versucht, sein eigenes Sein zu erhalten. Das heißt sozusagen, erst in dieser Konstellation ergibt sich diese Spannung. Und der Conatus-Begriff ist nicht, und da ist die, also man soll Philologie nicht so weit treiben, aber da hat die Philologie nicht einfach die Abspiegelung der Körperlehre im zweiten Buch, wie das zum Beispiel Deleuze suggeriert, ja. Also es gibt im zweiten Teil, gibt es sozusagen von Spinoza im zweiten Teil der Ethik eine sehr, eigentlich selbst für damalige Verhältnisse, sehr salopp geschriebene Physik. Also die Körper sind in Ruhe oder sind in Bewegung und dann so hat er den einfachen Körper, zusammengesetzte Körper und sozusagen, es gibt natürlich auch dieses Trägheits- und Beharrungsprinzip. Das heißt, wenn Körper einen Anstoß haben, vollziehen sie ihn, wie das heute in der Physik auch so, vollziehen sie diesen Weg, nicht die Kugel rollt, außer sie wird irgendwann aufgehalten durch Reibung oder was auch immer. Und das ist aber nicht der Conatus-Prinzip. Das Conatus ist sozusagen etwas, was sich aus dieser Spannung zwischen, also das ist philologisch haltes, aus dieser Spannung von, dass meine Essenz nicht die Existenz ist. Und dieses Streben in unserem Sein zu erhalten, ist sozusagen der dynamische Antrieb all unseres Tuns. Und wie können wir sozusagen dieses Streben erfüllen? Was benötigen wir dazu? Wir benötigen beides. Wir benötigen ein Tätigkeitsvermögen und wir benötigen Freiheit. Und das, was mir diese spinozistische Philosophie so wahnsinnig so sympathisch oder ans Herz, also womit ich die so mag, ist, dass er immer in diesem mehr oder weniger denkt. Ja? Also absolute Freiheit, absolute Tätigkeitsvermögen, das kommt uns nicht zu als Menschen. Wir sind immer einer mehr oder weniger und deswegen können wir auch elementarst Befreiung als Prozess denken. Wir werden nie vollständig frei sein, vollständig unser Dasein bestimmen, nur aus der Notwendigkeit der eigenen Natur heraus handeln können, nicht? Wir werden auch, wenn wir völlig unfrei sind, da geht es zum Tod, nicht? Also das gefährdet unsere Existenz, also dann sterben wir irgendwann einmal auch, also nicht? Also, aber dieses Prozesshafte, das finde ich also sozusagen unglaublich realistisch und auch für eine Theorie der Befreiung, für politische Theorie der Befreiung entscheidend, nicht der Tag X, den haben wir eh schon lange abgeschminkt, wo sich dann alles ändert mit einem Ruck, ja, sondern wir müssen sozusagen auch versuchen, politische Forderungen zu entwickeln, die sowas Prozesshaftes ermöglichen. Nicht? Die wichtigste ist natürlich, klarerweise, wisst ihr das alle, Das bedingungslose Grundeinkommen, natürlich das, jetzt hab ich's geschaut, gell? Das sozusagen so etwas ermöglichen würde, Männerauffangnacht. Ich meine, vielleicht noch einmal zur Klärung, um diese Achsen zu unterscheiden. Also man kann dieses Tätigkeitsvermögen und Freiheit, ich habe immer so ein einfaches, schönes Beispiel, zu Tätigkeitsvermögen wäre zum Beispiel Tätigkeitsvermögen wäre die Fähigkeit zu übersetzen von einer Sprache in die andere. Die kann ich mehr oder weniger haben. Ich kann mehr oder weniger gut das Deutsch ins Englische übersetzen können, umgekehrt. Oder auch gar nicht, oder viele Sprachen, gut. Das kann ich entwickeln oder kann ich nicht haben. Oder ich kann mich die Frage stellen, sind die Texte, die ich übersetze, sind das mein Interesse? Übersetze ich Texte, sozusagen, die mir gefallen, die ich für notwendig halte, die sozusagen aus der Notwendigkeit meiner Natur, meines Interesses heraus entspringen? Oder muss ich Texte übersetzen als Lohnarbeit, die ich eigentlich für völlig bescheuert finde, aber mir bleibt nichts anderes über, als das zu tun? Nicht? Also da habe ich, und das kann ich, also damit seht ihr, wie schön diese Dimensionen eigentlich zu unterscheiden sind. Aber wie weit bin ich? Wie viel Zeit habe ich? Ich habe ein bisschen noch. Ich bin ja. Nein, ist nicht lang. So, ein bisschen hast du noch. Ja. Ich möchte jetzt nur noch, also es ist klar, ich möchte jetzt ein bisschen das jetzt ausklingen lassen, das Referat, mit noch eigentlich zwei Gedanken, also drei Gedanken sind es. Der erste, das ist eine Erweiterung, also ist es klar, das ist jetzt nur so eine Skizze, eine ganz grobe Skizze der spinozistischen Ethik oder einige Aspekte, Skizze einiger Aspekte. Aber drei möchte ich jetzt noch euch vorführen. Der erste ist, es gibt sozusagen eigentlich zwei Quellen der Affektionen. Das erste habe ich genannt, das ist das Einwirken der Welt auf uns und auch unser Einwirken. Und das zweite ist, das ist ganz entscheidend, die spontane Affektsolidarität. Das ist eine eigene Quelle. Was ist die spontane Affektsolidarität? Das heißt, wenn Dinge, die uns ähnlich sind, ja, positiv oder auch negativ affiziert werden, dann löst das bei uns denselben Affekt aus, solange wir diese Dinge als uns ähnlich erachten, nobis similem. Und was ist uns ähnlich? Der andere Mensch, die anderen Menschen sind uns ähnlich. Das heißt, ein Mensch, den wir auch nicht kennen, von dem wir wissen, dass durch ein Unheil, durch Unglück heimgesucht wird, löst in uns sowas wie Mitgefühl, Mitleid aus, weil wir uns ähnlich, weil wir ihn als uns ähnlich erachten. Es ist es so, und das muss ich schon sagen, weil das wird so von Hand und Hand weitergereicht, und ich bin ja auch ein sehr polemischer Mensch und sehr emotionaler Mensch, und da kann man mich durchaus zu Weißglut treiben, wenn man will. Das tut sie natürlich heute nicht, das weiß ich. Dass es natürlich den Satz gibt bei Spinoza, Mitleid, also diese spontane Affektsolidarität ist bei einem Menschen, der der Vernunft folgt, wie heißt das, also nicht unnützlich, und der freie Mensch empfindet das nicht. Ja. Und da gibt es dann wirklich Leute, die das beinhart mit der Nietzschischen Kritik des Mitleids an Nietzsche verknüpfen. Ja. Also das ist sehr kühn, ne? Weil erstens, Spinoza ja nicht einfach sagt, ja, ich setze zu denen, die ich da bemitleiden müsste, einfach den Pathos der Distanz, sondern er sagt, ich muss das, was ich sozusagen aus dem bloßen Affekt des Mitleids tue, nämlich denen zu helfen, ersetzen durch eine rationale Intervention. Das heißt, ich muss mir überlegen, was hilft denen wirklich, dass ihr Leid verbessert wird. Ja? Und dann sagt er, wer weder das tut, noch vom Mitleid ergriffen wird, den kann man gar nicht wirklich als Mensch nennen. Ja? So, das steht, viertes Buch, ja, also so steht das drinnen, und das wird nicht dann nicht zitiert, ja, das muss ich schon sagen, also wenn ihr das irgendwo lest, ja, dann passt auf, dass ihr nicht von negativen Affekten affiziert werdet. So, der nächste Punkt ist auch sehr wichtig, das ist sehr wichtig, dass es auch den Versuch gibt, sozusagen Spinoza auf so diese bloße Bejahung und Verneinung von Lust und Unlust hinzutrimmen. Das widerspricht natürlich einer ganzen Reihe von Lehrsätzen im vierten Buch. Denn er sagt, Und das ist spannend, das ist sozusagen dieses Anknüpfen an Marx, an dieser Allseitigkeit und Universalität. Es gibt den Lehrsatz, Lust kann ein Übermaß haben. Und wann hat es ein Übermaß? Wenn es sozusagen nicht den gesamten Menschen, den gesamten Körper, den ganzen Geist affiziert, sondern sozusagen sehr selektiv auf eine gewisse Art einer sehr eingeschränkten Lust abzielt. Nicht? Was man sich darunter vorstellen soll, ist eine andere Sache. Aber jedenfalls ist diese Idee der Allseitigkeit, also eine bloße Bejahung der Lust findet sich nicht, sondern warum? Und weil die Reflexionsform, wer sagt uns sozusagen, was allseitig ist oder nicht, lässt sich wie unsere eigene Reflexionsfähigkeit. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Ich glaube, das reicht, da habe ich dann auch ein bisschen was euch am Tisch gelegt. Es gibt, auch das wird sozusagen in der Spinoza-Rezeption teilweise wirklich unglaublich kühn unterschlagen. Es gibt ähnlich wie bei Marx, ähnlich, aber es ist schon natürlich ganz anders. Ich habe bei Marx gesagt, es gibt Unterscheidung zwischen dem Prozess der gesellschaftlichen Umwälzung, ja, und sozusagen dem politischen, nicht? Also diese sozialen Prozesse und das politische. Und so etwas Ähnliches gibt es auch bei Spinoza. Es ist nämlich so, und das kann ich jetzt nicht mehr ausführen, das möchte ich auch nicht mehr, geht nicht mehr, dass Spinoza zeigt, dass wenn ich, und das ist ja die Pointe eigentlich, ja, wenn ich konsequent meinen Konatus folge, ja, komme ich nicht zum Egoismus, komme ich nicht zum Konflikt, sondern komme ich in die Einsicht der Notwendigkeit, dass das Wichtigste für mich der andere Mensch ist, insofern er maximal selbst den Programm des eigenen Konatus erfüllt. Und weil sozusagen das Wichtigste für den Menschen ist der andere Mensch. Und Spinoza ist dann natürlich sozusagen insofern halt nicht pessimistisch, aber halt so, man könnte das Realismus sagen, okay, die anderen werden nie wirklich, und ich selbst auch nicht, nie vollkommen der Vernunft folgen, ja, vollkommen sozusagen aus Einsicht sammeln, vollkommen das Programm des eigenen Konatus erfüllen, das ist nicht möglich. Wir sind immer im Dazwischen, immer in einem mehr oder weniger. Und daher führt das sozusagen die Ethik bis zum Wendepunkt 37. Lehrsatz im vierten Buch, wo er sagt, wo er zuerst ableitet, die Notwendigkeit eines politisch konstituierten Gemeinwesens. Was sichert uns das politisch konstituierte Gemeinwesen, das kein Metakörper ist, da werden auch viele sehr seltsame Positionen vertreten, das politisch konstituierte Gemeinwesen sichert uns sozusagen unsere soziale Interaktion. Und ab dem 37. Lehrsatz des vierten Buches ist sozusagen dieses politisch konstituierte Gemeinwesen wird zum Kriterium für Vernunft und Unvernunft. Und er hat eine sehr knallharte Position. Er sagt, wenn das Gemeinwesen sozusagen uns an der Optimierung unseres Konatus, wenn das sozusagen sicher ist, ist es gut, dann sollen wir auch diesen Gesetzen folgen. Und wenn es das nicht tut, zerfällt es eigentlich von selbst. Also er denkt sozusagen in Stabilitätskriterien. Und warum sage ich das? Weil er sozusagen zwei Ebenen hat. Er hat sozusagen diese grundlegende Ebene, ob man sie ontologisch nennen soll, weiß ich nicht, oder Naturrecht, naja, das. Also diese grundlegende Prozesshaftigkeit, die in der Ethik zeigt. Und dann sagt er, legt sich sozusagen über dieses Naturrecht, das nie verschwindet, das immer da bleibt, das immer das Fundierende ist, eine sekundäre Ebene des politisch konstituierten Gemeinwesens mit den eigenen Kriterien. Da gibt es dann zum Beispiel sowas wie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Da gibt es dann so Begriffe wie Tugend, öffentliches nicht Tugend, also Verdienst und Schuld. Nicht? Und dann sagt er aber, diese Begriffe, die sozusagen aus der Dimension des Gemeinwesens kommen, drücken nicht die wahre Natur des Geistes aus. Ja? Und es gibt tatsächlich nun Darstellungen von Spinoza, die das sozusagen mit der nietzscheanischen Kritik an der Moral verbinden. Das finde ich wirklich eine sehr interessante Salto Mortale. Ich höre jetzt auf. Ja? Gut. Ich höre jetzt auf. Das reicht. Danke.